Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Zweites Buch, Barock und Rokoko. Vom 30-jährigen Krieg bis zum 7-jährigen Krieg. Willkommen zur 31. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Mein heutiger Gast ist Thomas de Claude. Da nach dem Gespräch mit ihm noch etwas Sendezeit verblieb, aber zu wenig, um noch einen weiteren Gast einzuladen und es sich auch inhaltlich günstig ergab, habe ich mir erlaubt, am Ende der Sendung im Anschluss an den Kommentarteil zur Abwechslung wieder einmal selbst einen Abschnitt zu lesen. Die Puritaner. Der englische Kant hat seinen Gipfel in den Puritanern erreicht, die damals England beherrschten. Aus ihnen bestand die Armee, die Verwaltung und sogar das neu geschaffene Oberhaus. Jedermann machte sich so schnell wie möglich aus dem Staube, wenn diese ebenso lächerlichen wie gefährlichen neuen Heiligen erschienen, näselnd, augenverdrehend, kurz geschoren, schwarz gekleidet, von langsamem Gang und gemessenen Bewegungen, überall Verderbtheit, Gottlosigkeit und Ärgernis witternd. Es war selbstverständlich eine Sünde, zu trinken, zu spielen, zu lärmen. Es war aber auch eine Sünde, zu tanzen, ins Theater zu gehen, Liebesbriefe zu schreiben, einen gestärkten Kragen zu tragen, sich das Essen schmecken zu lassen. Und sonntags war überhaupt alles eine Sünde. An diesem heiligen Tage war es verboten, ein Beet zu begießen, sich rasieren zu lassen, einen Besuch zu machen, ja sogar zu lächeln. Und am Samstag und Montag, die dem Sonntag so nahe benachbart sind, waren solche Dinge zumindest suspekt. Aus dieser übertriebenen Sabbatheiligung spricht der Geist des Judentums, und in der Tat, es fällt schwer, die Puritaner überhaupt noch als christliche Sekte anzusehen. Sie stützten sich in fast allem auf das Alte Testament. Sie nannten sich nach den israelitischen Helden, Propheten und Patriarchen. Sie durchsetzten ihre Rede mit hebräischen Wendungen, Sprüchen und Gleichnissen. Sie fühlten sich als militante Diener Jehovas, die er berufen habe, die Götzenanbeter, Irrgläubigen und verstockten Karniter mit Feuer und Schwert zu vertilgen. Auch er hatte ja sein Volk durch Plagen und Strafen zum rechten Glauben gezwungen und Schrecken und Vernichtung unter den Abgefallenen verbreitet. Die Streiter Gottes, das auserwählte Volk waren sie, die rechtgläubigen Puritaner, und jedes Mittel der List, Gewalt und Grausamkeit war erlaubt zum guten Endzweck. Der Niederwerfung der Heiden und der Aufrichtung der Theokratie. Ihr Gott ist der Gott Moses, ein Gott der Rache, des Zornes, der erbarmungslosen Gerechtigkeit und eifervollen Demütigung der Sünder. Und wiederum rächte sich die unglückliche Verkoppelung der Evangelien mit dem Judenbuche, von der wir schon sprachen, an einem Teile der Christenheit. Die Quäker. Nur ein Zweig des Puritanismus kann zum Christentum gezählt werden. Die unter dem Spottnamen Quäker oder Zitterer bekannte Gesellschaft der Freunde des Lichts, die sich in Pennsylvania am Delaware ausbreiteten und noch heute in Amerika besteht. Sie macht nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis mit den Lehren des Neuen Testaments ernst, wie die Independenten mit den Geboten des Alten Testaments ernst gemacht hatten. Sie verweigerten den Kriegsdienst, den Eid, den Sklavenhandel, ja sogar den Verkauf von Kriegsartikeln und erweiterten ihre Kolonien auf völlig friedlichem Wege, ohne mit den Indianern zu kämpfen oder sie auch nur auszubeuten. Sie verschmähten die reguläre Predigt, die sie in ihrem Mutterland als eine Ausgeburt geistloser Routine und selbstgefälliger Unaufrichtigkeit erkannt hatten, und gestatteten jedermann zu sprechen, aber nur, wenn er vom inneren Licht inspiriert sei. Sie verwarfen die Liturgie und die Sakramente und auch im täglichen Leben alles Zeremonienwesen, redeten jedermann mit Du an und zogen vor niemandem den Hut. Sie sind, wenn ihnen auch infolge ihrer Übertreibungen und Schrullen etwas Genremäßiges anhaftet, einer der liebenswürdigsten und erfreulichsten Erscheinungen in der Geschichte der christlichen Bekenntnisse. John Milton. Der Dichter des Puritanismus ist der große John Milton, zugleich einer der hervorragendsten Publizisten seines Landes, der in seiner berühmten Defensio pro Populi Anglicano eine wissenschaftliche Verteidigung des Königsmordes geliefert hat. An der grandiosen Rhetorik des Miltonschen Satans hat der jüngere Pitt sich zum Redner geschult. Und es ist nichts weniger als ein Zufall, dass dem Dichter gerade der Fürst der Hölle unter den Händen und fast wider Willen zu einer so überwältigenden Figur emporgewachsen ist. Das kommt eben daher, dass in Milton der Puritanergeist Gestalt geworden ist, ein Geist, der des Teufels ist, weil er durch und durch weltlich ist, in seiner Verwerfung der Welt noch 100-mal weltlicher als der Katholizismus in seiner sinnlichsten Weltbejahung. Und der des Teufels ist, weil er rächt und richtet. In Miltons titanischem Epos wird die ganze Weltgeschichte streng und gnadenlos, parteiisch und ohne den geringsten Willen zum Feindesverständnis, geschweige denn zur Feindesliebe, vorgerufen, verhört und verurteilt vom Standpunkt des Puritanismus, der die alleinige Wahrheit und Gerechtigkeit ist. Gott schickt gegen die Heerscharen der rebellierenden Engel seinen Sohn, der 10.000 Blitze auf sie schleudert, wie eine Herde Ziegen, die vom Ungewitter überfallen sind, flehen sie und stürzen in die Tiefe. Christus als Donnergott. Dies ist eine ebenso monumentale Blasphemie wie der Christus Michelangelos, der als Apoll und Herakles in den Wolken thront. Ein Gott, der mit Köcher, Bogen, Blitzen und Streitwagen mit Scharen von kämpfenden Heiligen siegt. Das ist ganz offenbar nicht der Gottessohn der Evangelien, der Christus, an den die Christen glauben, sondern der legitime Sohn Jehovas. Hobbes. Der Gegenspieler Miltons, der scharfsinnige und geistesmächtige Advokat der Monarchie, der Restauration und der Legitimität, war Thomas Hobbes. Seine Philosophie ist nicht niedrig oder böse, wie man bisweilen gemeint hat, sondern bloß pessimistisch. Er sieht überall, wohin er blickt, auf der einen Seite eine Welt wilder und starker, hart und scharf rechnender Herrennaturen und auf der anderen Seite eine Masse stumpfer und sklavischer, nur durch das Gesetz der Trägheit in Bewegung gehaltener Herdenmenschen, beide bloß Automaten ihrer gröberen oder feineren Fress- und Greifinstinkte, und zieht aus diesem Beobachtungsmaterial seine Induktionsschlüsse, aus diesen Prämissen seine Gesetze. Unter diesen Voraussetzungen wird ihm der Staat zum allmächtigen Riesenungeheuer, das alle, die sich ihm feindlich entgegenstellen, erbarmungslos verschlingt. Der Staat ist ein sterblicher Gott und die bestehende Ordnung ist allemal die rechtmäßige, weil sie die Ordnung ist. Freiheit ist, was die Gesetze nicht verbieten. Gewissen ist Privatmeinung, das Gesetz aber das öffentliche Gewissen, dem allein der Bürger zu gehorchen hat. Eine nicht staatlich legitimierte Religion ist Aberglaube. Dass die Könige unmittelbar von Gott eingesetzt seien, lehrt er nicht. Vielmehr hat das Volk dem Staatsoberhaupt die höchste Gewalt übertragen. Aber von diesem Augenblick an hat es keine Rechte mehr. Die Monarchie ist bloß deshalb die beste Staatsform, weil sie die zentralisierteste ist. Und dass sie absolut sein muss, folgt einfach aus der Forderung, dass die Leitung eines Staates unter allen Umständen, auch wenn sie einer Körperschaft anvertraut wäre, absolute Gewalt haben muss. Nimmt man diese Lehre nach dem Buchstaben, so erscheinen sie wie zur Rechtfertigung der Stuarts bestellt, der größenwahnsinnigen Doktrinen Jakobs des Ersten, der Intransigenz Karl des Ersten, der noch auf dem Schafott souveräner Autokrat blieb, der Wiederherstellungspläne Karls des Zweiten, dessen Lehrer Hobbes war. Fasst man aber ihren Geist ins Auge, so erscheint als ihr klügster Schüler und ihre siegreichste Verkörperung niemand anderer als der Plebejer, Rebell und Usurpator Oliver Cromwell. Die Fundamente dieser Staatsphilosophie, die in ihrer harten und klaren Unsentimentalität und ihrer rein naturwissenschaftlichen Wertung der politischen Phänomene noch beträchtlich über Machiavelli hinausgeht, sind so, wie sie bei einem so konsequenten Denker wie Hobbes nicht anders sein können. Eine nihilistische Ethik. An sich ist nichts gut oder böse. Ein bestimmter Maßstab der Moral ist erst im Staat gegeben. Eine materialistische Ontologie. Alles Sein ist Körper, alles Geschehen Bewegung. Auch Empfindungen sind hervorgerufen durch körperliche Bewegungen. Eine sensualistische Psychologie. Es gibt nur Empfindungen, alles andere ist aus ihnen abgezogen. Gattungsbegriffe und dergleichen sind nichts als verblasste Erinnerungsbilder früherer Wahrnehmungen. Eine mechanistische Erkenntnislehre. Worte sind Noten oder Marken für Vorstellungen. Begründen und folgern ein Addieren und Subtrahieren dieser Zeichen. Alles Denken ist Rechnen. Spinoza. Noch viel weiter aber ging Baruch Spinoza. Vielleicht der merkwürdigste Denker, der je gelebt hat. In einer Geschichte der Philosophie müsste er nach Descartes behandelt werden, auf dem er fußt. Aber da in unserem Zusammenhange nicht die Lehrgebäude von Bedeutung sind, sondern die Weltanschauungen und auch diese nur, soweit sie als formbildendes Prinzip repräsentativer Persönlichkeiten oder großer Zeitströmungen gewirkt haben, so erscheint uns eine didaktische Anordnung, die der begrifflichen Entwicklung folgt, nicht unerlässlich. In seinem Privatleben war Spinoza weder ein Heiliger, wie das sentimentale 18. Jahrhundert behauptet hat, noch ein Verworfener, wie das zelotische 17. Jahrhundert geglaubt hat. Er hat die Verfolgungen, denen er ausgesetzt war, weder streitbar zurückgewiesen, noch als Märtyrer erduldet, sondern sich ihnen kühl und überlegen entzogen. Sein Vater war portugiesischer Jude, der schon in früher Jugend von der Inquisition nach Amsterdam flüchtete, wo zahlreiche seiner Glaubensgenossen ein Asyl gefunden hatten. Kaum genossen aber die jüdischen Gemeinden in dem neuen Jerusalem, wie sie es nannten, ihre volle Freiheit, als sie auch schon mit erneuerter Kraft jene gehässige Unduldsamkeit zu entwickeln begannen, die ihrer Religion immer eigentümlich war und leider zum Teil auch auf die christliche Kirche vererbt worden ist. Der Geist des Kaifers, der die ganze Geschichte des Volkes Israel bestimmt hat, solange es noch seine nationale Selbstständigkeit besaß, ist später oft infolge äußerer Umstände ohnmächtig gewesen, aber immer wieder zum Leben erwacht, wenn er zur Macht gelangte. So verhielt es sich auch diesmal. Der Fall des Uriel da Costa, der wegen seiner freireligiösen Ansichten von der Amsterdamer Synagoge durch die boshaftesten Peinigungen in den Tod getrieben wurde, ist ein trauriges Beispiel dafür. Spinoza war damals 8 Jahre alt. Ein halbes Menschenalter später geriet er selbst in einen ähnlichen Konflikt. Man hatte von seinen philosophischen Neigungen und Beschäftigungen gehört und bemühte sich, ihn zuerst durch Bekehrungsversuche, dann durch Drohungen zur Rechtgläubigkeit zurückzubringen. Als beides fehlschlug, griff man zur Bestechung, indem man ihm ein Jahrgehalt von 1000 Gulden anbot, wenn er dem Judentum treu bleiben wolle. Da er auch auf diese Art nicht zu gewinnen war, hielt es ein Mitglied der Gemeinde für angezeigt, ihn zu ermorden. aber das Attentat misslang. Nun blieb der Synagoge nur noch das Mittel der Exkommunikation. Vor versammelter Gemeinde wurde über ihn der große Bannfluch verhängt, der mit den Worten schloss: Er sei verflucht bei Tag und sei verflucht bei Nacht. Er sei verflucht, wenn er schläft, und sei verflucht, wenn er aufsteht. Er sei verflucht bei seinem Ausgang und sei verflucht bei seinem Eingang. Der Herr wolle ihm nie verzeihen. Er wird seinen Grimm und Eifer gegen diesen Menschen lodern lassen, der mit allen Flüchen beladen ist, die im Buche des Gesetzes geschrieben sind. Er wird seinen Namen unter dem Himmel vertilgen. So handelte das Judentum an einem Manne, dessen ganze Schuld darin bestand, dass er ein gedankenvolleres, friedfertigeres und weltabgewandteres Leben führte als seine Stammesgenossen. Da es aber von jeher gute jüdische Tradition war, die Propheten zu steinigen, so liegt in diesem Vorgang nichts Auffallendes. Und zudem sind wir der Ansicht, dass Spinoza nicht zu den größten Söhnen Israels gehört hat, denen dieses Schicksal widerfuhr, da wir in ihm nur eine allerdings monumentale und einzigartige Kuriosität zu erblicken vermögen. Die Ethik. Spinoza selbst verlor über dem Geschrei der Rabbiner nicht einen Augenblick seine Ruhe und lebte fortan in gänzlicher Zurückgezogenheit, nur seinen Studien und Schriften vollkommen uneinnützig und bedürfnislos, jede Berührung mit den Genüssen und Ehren, Ablenkungen und Strapazen der Welt vermeidend. Die unter den schmeichelhaftesten Bedingungen angebotene Heidelberger Professur lehnte er ab. Sein philosophischer Ruhm, der aber erst ein Jahrhundert nach seinem Tode die Welt zu erfüllen begann, beruht auf seinem theologisch-politischen Traktat, dem ersten großen Versuch einer historischen Bibelkritik, und seiner Ethik, die sein System erschöpfend zur Darstellung bringt. Indes, niemals hat ein Buch seinen Titel mit geringerer Berechtigung geführt als dieses. Sein Lehrgebäude errichtete Spinoza in einem sehr ungewöhnlichen und etwas marottenhaften Stil, da er der Überzeugung war, dass sichere Erkenntnis nur gewonnen werden könne, wenn sie sich der mathematischen Methode bediene, so beschloss er, sein ganzes System geometrico modo zu demonstrieren. Jeder Paragraph beginnt zunächst mit den erforderlichen Begriffsbestimmungen oder Definitionen. An diese schließen sich die Grundsätze oder Axiome, aus denen sich die Lehrsätze oder Propositionen ergeben. Dann folgen die Beweise oder Demonstrationen und die Folgesätze oder Korollarien, und den Beschluss machen die Erläuterungen oder Skolien. Infolgedessen liest sich das ganze Werk wie ein mathematisches Lehrbuch, wodurch es nicht nur etwas Mazeriertes und Trockenes, sondern auch etwas Gezwungenes und Konstruiertes erhält. Da Gott, schließt Spinoza, nur als ein vollkommen unendliches und daher vollkommen unbestimmtes Wesen gefasst werden kann, so kann er auch kein Selbst und keine Persönlichkeit besitzen. Und da sowohl Verstand wie Wille ein Selbstbewusstsein voraussetzen, so sind auch diese beiden Fähigkeiten ihm abzusprechen. Außer diesem absolut unendlichen Wesen kann nichts existieren. Folglich ist die ganze Welt identisch mit Gott, und es ergibt sich die berühmte Formel Deus sive natura. Aus dieser Gottnatur gehen alle Dinge mit derselben Notwendigkeit hervor, wie aus der Natur des Dreiecks folgt, dass die Summe seiner Winkel gleich zwei Rechten ist. Daher gibt es keine Freiheit. Ein Mensch, der glaubt, frei zu sein, ist wie ein Stein, der während des Wurfes sich einbildet, zu fliegen. Und da Gott keinen Verstand besitzt, so fehlt ihm auch das Vermögen, Zwecke zu setzen. Diese sind ebenfalls eine menschliche Illusion. Ebenso wenig gibt es Werte, denn diese bezeichnen nicht die Eigenschaften der Dinge selbst, sondern nur deren Wirkung auf uns. In seiner Psychologie erklärt Spinoza für die Grundkraft der menschlichen Natur den Appetitus, das Streben nach Selbsterhaltung. Was dieses Streben fördert, nennen wir gut. Was es beeinträchtigt, böse. Wir begehren die Dinge nicht, weil sie gut sind, sondern wir sie gut nennen, weil wir sie begehren. Wobei jedoch ignoriert wird, dass alle höheren Religionen, vor allem das Christentum, in der Begierde und deren Objekt der sinnlichen Welt stets das Prinzip des Bösen erblickt haben. Alle Affekte lassen sich in zwei Grundformen scheiden, in aktive und passive. Die ersteren sind von Lust oder Freude, die letzteren von Schmerz oder Trauer begleitet. In dieser Einteilung gehört das Mitleid zu den schädlichsten Affekten, da es Schmerz verursacht. Man solle daher den Leidenden zwar helfen, aber ohne Anteilnahme, nur aus vernünftiger Erwägung. Ebenso verhält es sich mit der Reue, da sie zu den schlechtesten Handlungen, die an sich schon ein Unglück sind, noch den Schmerz der Zerknirschung hinzufügt. Ähnlich amoralische Prinzipien statuiert Spinoza auch für die Politik. So erklärt er zum Beispiel: Ein Vertrag zwischen Völkern besteht, solange seine Ursache besteht. Die Furcht vor Schande oder die Hoffnung auf Gewinn. Den höchsten Gipfel aber erreicht die Seele im Amor Dei Intellectualis, der intellektuellen Liebe zu Gott, die nichts anderes ist als die Erkenntnis der ewigen Substanz, also nach gewöhnlichen Begriffen etwas von Gottes Liebe sehr Entferntes. Da jeder Mensch nur ein Teil der Gottnatur ist, so liebt Gott in dieser Liebe sich selbst. Die Gleichung aus zwei Nullen. Wir stehen nicht an, dieses System, das wir hier nur in ganz aphoristischer Skizzierung wiedergegeben haben, für das Werk eines bewunderungswürdig scharfsinnigen Geistesgestörten zu erklären. Der kartesianische Rationalismus war erträglich durch seine Inkonsequenz. Spinoza jedoch denkt jeden Begriff so folgerichtig und unerbittlich zu Ende, dass er ihn annulliert. Die Idee Gottes so folgerichtig, dass er zum nackten Atheismus gelangt. Die Kausalität so folgerichtig, dass er zum toten Automatismus gelangt. Die Verschiedenheit der Geister und der Körper, dass er zu der Behauptung gelangt, es gebe zwischen ihnen überhaupt keine Beziehung. Die wünschbare Herrschaft über die Affekte, dass er zum Postulat der Fühllosigkeit gelangt. Den Pantheismus, die Identität von Gott und Natur, dass er zu einem trostlosen Naturalismus gelangt, der die Welt völlig entgeistet und zu einer schaurigen Öde und gespenstischen Wüstenei macht. Kurz, er hebt durch sein anomal konsequentes Denken die Objekte dieses Denkens auf, vernichtet sie, zersetzt sie, denkt sie zugrunde. Zurück bleibt als letzte Wahrheit eine leere Gleichung aus einem Gott, der ein Nichts ist, und einer Welt, die weniger als ein Nichts ist. Man pflegt Spinozas System unter die pantheistischen zu zählen, aber das ist ein irreführender Vorgang. Der Pantheismus beruht allerdings auf der Gleichsetzung von Gott und Welt. Insofern wäre die Klassifizierung berechtigt, aber man vergisst, dass der Deus, den Spinoza mit der Natura identifiziert, gar kein Gott ist, sondern eben ein blindes, totes Nichts, eine ohnmächtige mathematische Chiffre, etwa wie das Zeichen unendlich oder die Zahl Null. Es ist eine heillose Verwirrung dadurch entstanden, dass man den Pantheismus der Mystik mit dem Spinozistischen in eine Reihe gestellt hat, denn diese kommt zu ihrem Prinzip der Allgöttlichkeit nicht durch logische Schlussfiguren, sondern durch das religiöse Erlebnis. Und wenn sie in Gott ebenfalls ein unendliches, unfassbares, undefinierbares Wesen erblickt, so tut sie es aus tiefster Ehrfurcht und höchster Gläubigkeit und nicht aus Nihilismus und mathematischer Marotte. Mit anderen Worten, Der Mystiker gelangt zu seiner Gottesvorstellung durch frommen Agnostizismus. Er ist von der Größe Gottes so erfüllt, dass er seinen Begriffen entschwindet. Der Spinozist hingegen, wenn es außer Spinoza jenen wirklichen gegeben haben sollte, gelangt zu einem ähnlichen Resultat durch selbstherrlichen Rationalismus. Er ist so sehr von seiner eigenen Größe und der Unfehlbarkeit seiner Denkoperationen erfüllt, dass ihm die Gottheit unter lauter logischen Begriffen ebenfalls entschwindet. Die Welt ohne Zwecke. Die schauerliche Monstrosität dieses Systems, die zugleich seine unvergleichliche Originalität bildet, wird völlig klar, wenn man bedenkt, dass es das Einzige ist, das ganz und gar ohne Teleologie auszukommen vermochte. Dass alle spiritualistischen Philosophen den Zweckbegriff an die Spitze gestellt haben, ist nur selbstverständlich. Aber auch die gegnerischen Richtungen konnten ihn nicht entbehren. Kein noch so kompakter Materialismus, kein noch so luftiger Skeptizismus vor oder nach Spinoza hat zu behaupten gewagt, dass die kosmische Kausalität sich in derselben willenlosen und absichtslosen Weise abwickle wie ein Kettenschluss. Man hat sehr häufig mit blinden Kräften, unbewussten Willensimpulsen, intelligenzlosen Instinkten operiert. Aber alle diese Potenzen verfolgen, ob sie es wissen oder nicht, einen bestimmten Zweck. Auch wenn wir uns die Welt aus lauter stupiden Atomen aufgebaut denken, so wollen diese doch noch irgendetwas. Vermöge einer dumpfen Zielstrebigkeit, die ihre Anordnung und Bewegung bestimmt. Der Darwinismus, der als die stärkste Antithese gegen alle metaphysischen Welterklärungsversuche gilt, ist sogar ein extrem teleologisches System, in dem er den Begriff der Entwicklung zu seinem Kardinalprinzip macht. Auch der von ihm hergeleitete Monismus, der sich rühmte, die theologische Weltanschauung für immer entthront zu haben, ist emsig bemüht, an allen Naturerscheinungen die höchste Zweckmäßigkeit aufzuzeigen. Und der ausschweifendste Pessimist glaubt immer noch an böse Zwecke und räumt dem Weltgeschehen zumindest ein Ziel ein, nämlich den Untergang. Wie auch der vollkommenste Gottesleugner eine Welt bestehen lässt, die ohne Gott bestimmten Absichten gehorcht, und der extremste Phänomenalist die Illusion einer solchen Welt. Aber eine Welt, in der ein Geschehnis aus dem anderen in derselben Weise folgt wie die Gleichheit der Radien aus der Natur des Kreises, in der mit einem Wort die alleinige Ursache aller Dinge und Erscheinungen ihre Definitionen sind, eine solche Welt hat nur einer ersonnen. Vielleicht ist die Vorstellung der Zwecke wirklich nur ein unvermeidlicher Anthropomorphismus, aber eben daraus ergibt sich, dass wer sie völlig negiert, außerhalb der Menschheit steht. Ein solches Geschöpf ist entweder weniger als ein Mensch oder mehr als ein Mensch, aber auf jeden Fall ein Unmensch. Die Logik der Folie résonante. Spinoza war von seiner exzessiven, penetranten, alles zerfressenden und aufsaugenden pathologischen Logik und kam daher auch zu vollkommen pathologischen Resultaten. Es ist wahr, dass man, wenn man vollkommen konsequent folgert und ausschließlich geometrico modo denkt, zu solchen Ergebnissen gelangen muss. Aber dies ist eben nicht natürlich, nicht menschlich und wahrscheinlich auch nicht göttlich. Denn sowohl die Natur, wie der Mensch, wie Gott, wenigstens der christliche und der aller höheren Religionen, handelt nicht vollkommen folgerichtig, logisch und mathematisch, sondern paradox und überlogisch. Und in der Tat, Le Miserable Spinoza, wie ihn der edle Malebranche mit einer Mischung von Schauder und Erbarmen nannte, war sicherlich nicht geistig normal. Es ist bekannt, dass gewisse Irrsinnige sich durch tadellose Logizität auszeichnen. Nur die erste Prämisse ist bei ihnen falsch. Von da an folgern sie mit einer staunenswerten Schlussfähigkeit, Geistesstärke und Denkschärfe. Es ist jene Gehirnkrankheit, die unter dem Namen Folie résonante beschrieben wird. Wir wollen damit natürlich nicht sagen, dass Spinoza wirklich wahnsinnig gewesen sei, sondern nur, dass der Verstand bei ihm zu einer unnatürlichen Ausschließlichkeit, Einsichtigkeit und Alleinherrschaft entwickelt war. Chesterton macht in einem seiner Werke die tiefe Bemerkung: Große Rationalisten sind nicht selten geisteskrank und Geisteskranke sind in der Regel große Rationalisten. Wer mit einem Irrsinnigen diskutiert, wird wahrscheinlich den Kürzeren ziehen, denn in mancher Hinsicht funktioniert sein Geist nur umso schneller, je weniger er sich bei all den Erwägungen aufhält, die für den gesunden Menschenverstand in Betracht kommen. Er wird durch keine humoristische Anwandlung gehemmt, durch keine Regelung der Nächstenliebe, durch keinen Einwand der eigenen Lebenserfahrung. Er ist gerade deshalb logischer, weil gewisse Sympathien bei ihm nicht mehr vorhanden sind. Insofern ist der Terminus irrsinnig irreführend. Der irrsinnige Mensch ist nicht ein Mensch, der die Vernunft verloren hat. Vielmehr ist er der Mensch, der alles verloren hat, nur nicht die Vernunft. Die Aussagen, die ein Irrsinniger macht, sind stets erschöpfend und vom rein rationalen Standpunkt betrachtet auch einwandfrei. Sein Geist beherrscht einen vollkommen, aber zu engen Kreis. Die Erklärungen eines Wahnsinnigen sind ebenso vollkommen wie die eines Gesunden, nur sind sie nicht so umfassend. Das stärkste und unverkennbarste Merkmal des Wahnsinnigen ist eben jene Vereinigung von fehlerloser Logik und geistiger Kontraktion. Der Kranke befindet sich in der leeren und grellen Zelle einer einzelnen Idee, auf die sein Geist mit peinvoller Schärfe konzentriert ist. Der Materialismus trägt den Stempel einer gewissen wahnwitzigen Einfachheit. Genau wie die Argumente eines Irrsinnigen. Man gewinnt sofort den Eindruck, dass hier alles gesagt und zugleich alles ausgelassen ist. Der Materialist versteht alles, aber dieses alles erscheint zugleich als sehr nichtig. Zitat Ende. Diese Charakteristik lässt sich wortwörtlich auf Spinoza und sein System anwenden. Thomas, ja. Vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Gerne. Auch du wirst meiner nach höchst unwissenschaftlichen Prinzipien zusammengestellten, standardisierten Eingangsfrage nicht entgehen. Hast du eine persönliche Beziehung zu Egon Friedell? Eigentlich muss ich diese Frage ehrlichkeitshalber verneinen. Ja, ganz einfach, ich muss es verneinen. Ich habe mich mit Friedell nicht bislang beschäftigt. Hast du einen persönlichen Bezug zu dem Text, den du gerade gelesen hast? Ja, vermutlich verschiedene persönliche Bezüge, weil ich natürlich, wie ich angefangen habe zu denken, so mit, also, sagen wir, bewusst zu denken, also nicht zu wiederholen, das, was mir vorgedacht wurde, also ab dem Beginn meines 20. Lebensjahres, mich natürlich mit der sogenannten Welt und dem sogenannten Gott auseinandergesetzt habe und mich auf die Suche begeben habe. Ich habe nicht, weiß ich was, wie viel gelesen, oder, sondern mich auf die Suche in meinem eigenen Mittelhirn und in meinem eigenen Herzen und in meinem eigenen Bauch und vielleicht auch in meinem eigenen Arsch versucht habe, Antworten zu finden. Ja, habe ich mich mit allem Möglichen beschäftigt, natürlich ein bisschen auch mit Göttern oder Manifestationen von Göttern außerhalb unserer Kultur. Ich glaube ja, dass der monotheistische Gott nichts anderes ist als eine Außenprojektion des Ego. Und das Ego selber ist eine zentralistische Angelegenheit und sagt von sich: Hier bin ich und hier ist die Welt. Also sozusagen, ich bin Subjekt und Objekt. Das ist sozusagen der Ausdruck des Dualismus. Das ist der Urausdruck des Dualismus. Und jede Religion hat eigentlich in Wirklichkeit zunächst die Intention, diesen Dualismus aufzuheben. Ich glaube, dass das auf der einen Seite vielleicht die mystische oder metaphysische Grundvoraussetzung jeder Religion ist. Auf der anderen Seite hat natürlich Religion immer eine politische Wirkung gehabt oder hat sich als politische Machtinstitution selber missbraucht. Es gibt einen guten Witz, der mir immer dazu einfällt. Der liebe Gott sagt, ich habe die Wahrheit, und der Teufel sagt, und ich verwalt's. Dieser Witz sagt alles. Also sozusagen die Institutionalisierung ist auch schon die Zentralisierung und die Hierarchisierung und Systematisierung und damit sozusagen dem Denken preisgegeben. Wir haben immer, und ich habe deshalb auch andere Kontinente oder andere Religionen besucht, weil mich natürlich verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten dieser angedachten Überwindung der Dualität interessiert haben, also der Hinduismus oder auch die Religionen, die aus Afrika kommen, von Voodoo bis über das, was in Brasilien, die Candomblés, das habe ich selbst besucht, diese Formen von Ausdruck oder Suchen nach einer Wahrheit, nach einem entsprechenden Lebensausdruck, der in Verbindung steht zur Natur oder zum Kosmos oder was auch immer. Mir waren die politistischen Religionen waren mir immer irgendwie sympathischer, weil die irgendwas, die haben einfach mehr Witz. Irgendwie diese Götter, die da miteinander kämpfen. Was hast du in der hinduistischen, in der griechischen und auch in den afrikanischen Religionen einfach diese Manifestationen von verschiedenen Energien, die in der Natur zusammenspielen, umgesetzt in Personalitäten, die maskenhaft sind. Also der Gott steht für das Feuer, der steht für das Wasser, das ist die Göttin des Meeres. Kriegsgott, Liebesgott, absolut wunderbar. Alle diese Götter haben teilweise fast ein witziges Zusammenspiel, und am besten hat mir das bei den Brasilianern gefallen, wo eine Mischung besteht zwischen christlichen Gottheiten und aus Afrika mitgebrachten Gottheiten aus der Zeit, als die Schwarzen als Sklaven nach Südamerika gekommen sind. Also diese Götter haben eine, die nehmen sie bei den Brasilianern, also bei diesen, das habe ich so das Gefühl, die nehmen sie selber nicht ganz ernst. Die sind so verspülte Energien wie der Wind oder das Feuer, spülen miteinander, und irgendwie, das hat was geistig Tänzerisches an sich. Und diese monotheistischen Religionen, die haben so etwas Zentrales, Schweres. Hier ist ein Gott, der euch die Wahrheit sagt, und dieser Wahrheit müsst ihr folgen. Und diese Wahrheit ist für alle gleichbedeutend. Und das kann nur ein Irrtum sein. Weil in Wirklichkeit meine Überzeugung ist, dass jeder Mensch der unwiederholbare Ausdruck des Ganzen ist, auf der einen Seite, also das Ganze, und das ist die unglaubliche Kreativität des Kosmos, sich eben so vielgestaltig präsentiert, so dass kein Blatt auf einem Baum dem anderen gleicht. Und ja, das ist ein Glanzwunder. Zum Judentum möchte ich noch was sagen. Ich komme selber aus einer jüdischen Familie, zum Teil. Also von meinem österreichischen Zweig her. Und das sind zwei Dinge. Auf der einen Seite ist dieser jüdische Jehova wirklich ein, um in der freudschen Terminologie zu sprechen, natürlich ein furchtbares Über-Ich, ein entsetzliches Über-Ich. Aber es gibt wohl wahrscheinlich keine Religion im westlichen Bereich, den ich jetzt so ansiedeln mag, ab Palästina, wo das natürlich nicht ganz westlich ist, aber sagen wir mal ab Palästina, der so von Wunderglauben und Mystizismus besetzt ist wie das Judentum. Das heißt, das Judentum hat diesem monotheistischen, zentralistischen Gott doch etwas entgegengesetzt oder beigemischt, das die Kräfte der Natur durchaus einführt. Also die jüdische Mystik ist eigentlich fast zum Teil ein Widerspruch gegen diesen monotheistischen Gott. Das heißt, das hat etwas, also der Wunderrebbe, der Zauberer, das hat was Magisches, hat eine magische Qualität. Und das habe ich jetzt hier eben nicht gelesen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass die Intelligenz des Judentums durchaus eine Mischung ist aus diesem starken Über-Ich und diesen gewaltigen Kräften des Es. Und dass auch die Genialität des Judentums aus dieser Reibung besteht. Ist ein interessanter Aspekt insofern, vor allem weil Friedel ja durchaus der Mystik zugeneigt ist. Also er findet Mystizismus, Mystiker durchaus sehr spannend und interessant und widmet ihnen einen großen Raum. Den Spinoza sieht er als ein Kuriosum, wie er selber sagt, widmet ihm aber dennoch sehr großen Raum. Ich denke natürlich, weil so wie Spinoza gedacht hat, das ist schon auch typisch für die westliche Welt. Obwohl ich zum Beispiel im Zen-Buddhismus, der ja auch einer gewissen Logik folgt, die sich selber durchstreicht, im Zen-Buddhismus habe ich ähnliche Ansätze gefunden. Nur der Zen-Buddhismus geht einen Schritt weiter. Der Zen-Buddhismus führt, daher gibt es auch diese Koans, diese Fragen, die man nicht beantworten kann. Das heißt, der Zen-Buddhismus führt die Logik so weit aus, bis sie ins Paradoxe explodiert. Und das nennt man die zen-buddhistische Erleuchtung. Hast du sie schon erlebt? Also, es ist natürlich in jedem von uns vorhanden und ich denke, in manchen Augenblicken habe ich ihren Geschmack empfunden. Ich kann es nur aus meinem eigenen, wie gesagt, ich habe nicht, was ich was viel gelesen, ich kann es nur aus meinem eigenen Denken. Ich habe natürlich auch mich zugrunde gedacht, aber aus einer Verzweiflung. Auf der einen Seite bin ich auch ein Wundergläubiger durchaus und auf der anderen Seite bin ich ein absoluter Ungläubiger. Ich würde sagen, ich glaube ohne zu glauben. Und natürlich habe ich in meiner Wahrheitssuche, die ganz extrem war zwischen meinem 20. und 30. Lebensjahr in dieser zweiten faustischen Phase, die Dinge auch zugrunde gedacht. Und bin mir dabei schon zu, also es gab schon Punkte, wo ich mich von meinem eigenen Denken gefürchtet habe. Wo ich gefürchtet habe, jetzt wäre ich verrückt. Also konkret, es gibt zum Beispiel, mir fällt jetzt ein Koan ein. Also der Zen-Meister gibt dem Schüler eine Frage, stellt ihm, worüber dieser nachdenken soll, in tagelanger und nächtelanger Meditation, das heißt, sie voll darauf zentrieren, eine Frage, die vollkommen absurd ist. Zum Beispiel, höre den Ton einer Hand. Das ist vollkommen unmöglich. Du musst das Hirn irrsinnig anstrengen, um eine Antwort zu finden. Manche Leute sagen so, Blödsinn, über sowas denke ich gar nicht nach. Ist auch verständlich. Was ist beim Würstelstand? Dann fragst du, höre den Ton einer Hand, die sagt, willst du noch Bier? Im besten Fall. Aber das sind Fragen, die sozusagen die Logik dermaßen ins Extreme treiben sollen, dass sie explodiert. Also das Denken führt sich selbst dort, wo es völlig bodenlos wird, wo es keinen Boden mehr hat. Also die Logik mit der Logik auszutricksen. Ich hoffe, ich konnte es gut erklären. Also es ist, ich sage ganz ehrlich, es gibt Momente, wo ich bete. Und mir gefällt ganz gut der Begriff großer Geist. Und diesem großen Geist bete ich. Aber ich sage immer, großer Geist, dessen Teil ich bin. Das heißt, für mich gibt es keinen persönlichen Gott, der so außerhalb der Schöpfung steht und da wie in einem, in einem Laboratorium die Welt zusammenbaut. Und den gibt's für mich logischerweise nicht. Sondern es gibt so, das, der große Geist, das dürfte so eine Art Träumer sein. Vielleicht auch ein verspielter Träumer. Mir hat immer der Gott Krishna gut gefallen, der Flötenspieler, der sozusagen mit seinem Flötenspiel die Welt herzaubert. Also vielleicht ein großer Zauberer, ein Zaubergeist. Ein Zaubergeist. Und wie man weiß, im Traum erfindet man den Traum, ist gleichzeitig Erfinder und Erfundenes. Und so ähnlich ist für mich der große Geist. Er ist ein Träumer. Das luftleere System. Von der reinen Verstandesmäßigkeit Spinozas kommt auch die unerträgliche Kälte, die seine Werke ausströmen. Aber es ist nicht die Kälte der Höhenregion, wie bisweilen an ihnen gerühmt worden ist, sondern die Kälte des luftleeren Raumes. Man hat das erhabene und trostlose Gefühl, als ob man sich in einem der ungeheuren Zwischenräume befände, die die Weltkörper voneinander trennen. In einem Medium, das kein Leben, keine Wärme, kein Atmen, keinen Schall duldet und nichts hindurchlässt als das strenge Licht einer fernen, fremden Sonne. Man erfriert, wenn man aus seiner Ethik erfährt, dass nichts anders sein könnte oder auch nur anders sein sollte, als es ist, dass alle Dinge gleich vollkommen, alle Handlungen gleich gut sind, weil sie alle gleich notwendig sind, wie ja auch ein mathematischer Lehrsatz nicht vollkommener ist als der andere. Ich werde, sagt er in dem Abschnitt über den Ursprung und die Natur der Affekte, die menschlichen Handlungen und Begierden ganz so betrachten, als ob es sich um Linien, Flächen und Körper handelte. Denn man soll sie nach einem seiner berühmtesten Aussprüche weder beklagen, noch belachen, noch verabscheuen, sondern begreifen. Dass man aber in die Seelen seiner Mitmenschen durch Mitleid, durch Humor und sogar durch leidenschaftliche Gegnerschaft eher eine Brücke bauen kann als durch sterile Intelligenz, das wusste er nicht. Spinoza steht als ein Unikum in seiner Zeit, ja in der ganzen Menschheit. Er war natürlich kein Christ. Über die Inkarnation schrieb er an einen Freund, indem er wiederum eines seiner schrecklichen mathematischen Beispiele heranzog. Was dieses Dogma angehe, so erkläre er ausdrücklich, dass er es nicht verstehe. Vielmehr erscheine es ihm ebenso ungereimt, wie wenn jemand behaupten wolle, der Kreis habe die Natur des Quadrats angenommen. Er war aber auch kein Heide, denn der sinnliche, naturnahe Pantheismus der Antike und der Renaissance hat eine ganz andere Farbe als der seinige. Am allerwenigsten aber war er Jude. Niemand hat den Erwählungsglauben, die Gesetzesfrömmigkeit, den versteckten Materialismus der mosaischen Religion schärfer durchschaut und greller durchleuchtet als er. Ja, er war nicht einmal das, was man im landläufigen Sinne einen Atheisten nennt, weshalb es ein ganz richtiger Instinkt war, dass man lange Zeit Spinozist als eine Steigerung von Atheist empfand. Nur in einem könnte man Spinoza als Juden ansprechen, in seinem Extremismus. Denn die Juden sind das Volk der äußersten Prioritäten. Keine Nation hat eine solche Spannweite. Sie sind die zähesten Stützen des Kapitalismus und die engagiertesten Vorkämpfer des Sozialismus. Sie sind die Erfinder der Kirche und des Pfaffentums und die leidenschaftlichsten Prediger der Freiheit und der Toleranz. Sie sind im europäischen Kulturkreis die Ersten gewesen, die das Evangelium verbreitet haben und die einzigen geblieben, die es bis zum heutigen Tage verleugnen. Und so haben sie auch den Schöpfer des Monotheismus hervorgebracht und den stärksten Verneiner des Monotheismus, Moses und Spinoza. Sigmund Freud sagt am Schluss seines Aufsatzes »Die Widerstände gegen die Psychoanalyse« Vielleicht ist es kein bloßer Zufall, dass der erste Vertreter der Psychoanalyse ein Jude war. Um sich zu ihr zu bekennen, brauchte es ein ziemliches Maß an Bereitwilligkeit, das Schicksal der Vereinsamung in der Opposition auf sich zu nehmen. Ein Schicksal, das dem Juden vertrauter ist als einem anderen. In einer ähnlichen, nur noch viel krasseren Situation befand sich Spinoza. Er steht völlig isoliert da, ohne Familie, ohne Gemeinde, ohne einen einzigen Gleichgesinnten oder Versteher, ja selbst ohne Hörer. Er spricht völlig ins Leere, oder vielmehr mit sich selbst. Seine Philosophie ist ein einziger, herzbeklemmender Monolog, den ein von der Welt Verstoßener in seiner stillen, ärmlichen Kammer führt. Und diese völlige Absperrung und Aussperrung hat sicher den pathologischen Zug in ihm noch verstärkt. Hierdurch, in diesen heroischen Verzicht auf jede antwortende Stimme, über dessen Unvermeidlichkeit er sich von allem Anfang an klar war, durch diesen zähen, lautlosen Kampf gegen Mitwelt und Nachwelt, gegen das ganze Menschengeschlecht, wächst seine Gestalt ins Tragische und zugleich ins Zeitlose, wo sie sich menschlichem Begreifen und Werten ebenso entzieht wie die Gottheit seiner Ethik. Wer sich nun an Friedels Äußerungen vor allem über das Judentum stoßen sollte, sei an vorangegangene Sendungen, vor allem jene mit Markus Kupferblum, verwiesen, die über das Sendungsarchiv von Orange 94.0 beziehungsweise auch auf dem Website der Sendereihe unter http://no-na.net zu finden sind. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Thomas de Claude. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 11. Februar 2010, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.